بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين على سوق بيت الله dem Herrn der Welten ihn lob preisen wir ihn loben wir ihn bitten wir um Vergebung ihn bitten wir um Standhaftigkeit um Rechtleitung Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im 159. Vers von Surat al-Nisa, Surah Nummer 4, Entschuldigung, und im 160. Vers, wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren, und weil sie viel von Allahs Weg abhielten. In diesen Ayat, liebe Geschwister, sind explizit die Kinder Israels angesprochen, diejenigen, die dem Judentum angehören. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns in dieser Ayat, dass er imstande ist, etwas zu erlauben und etwas zu verbieten, wann er möchte und wann er will und für wen er möchte und für wen er will. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er etwas verbietet, was vorher erlaubt war, oder etwas erlaubt, was vorher verboten war, dann darf man nicht immer versuchen zu denken, bestimmt gibt es eine logische, nachvollziehbare Weisheit dahinter. Zweifellos gibt es immer eine Weisheit dahinter. Und die wichtigste Weisheit überhaupt ist, Allah subhanahu wa ta'ala will sehen, ob wir seinen Geboten gehorchen oder ob wir uns seinem Befehl widersetzen. Insofern, das zeigt uns, dass, weil viele Leute, wenn etwas verboten ist, zum Beispiel besonders das Schweinefleisch, dann versuchen sie das zu begründen. Oder zum Beispiel die Zinsen. Oder andere Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, suchen sie nach bestimmten Gründen, sagen sie, das ist die Ursache, warum etwas verboten ist. Und das mag zwar sein, aber es bleibt dabei, dass auch wenn diese Ursachen, die Leute vielleicht durch Nachdenken darauf gekommen sind, auch wenn diese Ursachen nicht mehr da wären, trotzdem bleibt dieses Gesetz, bleibt diese Sache verboten, wenn Allah sie verboten hat, weil es im Koran so steht oder weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es so gesagt hat. Und in dieser Ayah sehen wir, dass es auch Gründe gibt, dass Allah subhanahu wa ta'ala manchen Leuten vor uns Dinge verboten hat. Er sagt, das hängt zusammen mit den Sünden, die die Menschen begangen haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören. Und Ungerechtigkeit hier im Arabischen steht mit einem unbestimmten Artikel, wie auch im Deutschen. Das heißt nicht wegen der Ungerechtigkeit, sondern wegen Ungerechtigkeit. Das heißt wegen verschiedenen Gründen, aufgrund von verschiedenen Dingen, die Leute gemacht haben, die dem Judentum angehören, hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren. Und insofern straft Allah subhanahu wa ta'ala, wen er will, bereits im Diesseits, noch vor dem Jenseits. Und was die Menschen nach dem Tod erwartet, ist noch viel gewaltiger. Was sind diejenigen Dinge gewesen, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat, nachdem sie erlaubt gewesen waren, schauen wir uns auf die Seite 147 in Surat Al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 146 an. Dort heißt es, und denen, die dem Judentum angehören, haben wir alles verboten, was Klauen besitzt. Und von den Rindern und dem Kleinvieh haben wir ihnen das Fett verboten, außer dem, was ihre Rücken und ihre Eingeweide tragen und was mit Knochen verwachsen ist. Damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Insofern, diese Sachen, liebe Geschwister, das Fett von den Tieren ist für uns in unserer Scharia, Alhamdulillah, unerheblich, ob dieses Fett, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier sagte, und von den Rindern und dem Vieh haben wir ihnen das Fett verboten, das heißt das gesamte Fett verboten, außer dem, was ihre Rücken, ihre Eingeweide tragen. Bei uns, Alhamdulillah, alles davon, Alhamdulillah, ist halal. Ob es von den Eingeweiden getragen wird, auf dem Rücken oder nicht. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Wallahu a'lam. Und das ist eine Erleichterung für uns. Und wenn jetzt damals Leute gewesen wären, möchte gern Schlaue, die dann sagen, ja, das ist verboten, weil darin befindet sich medizinisch bewiesen ein Mikrob oder eine Bakterie oder was auch immer. Und dann sagen sie, deswegen ist das verboten. Nein, der Grund, warum es verboten ist, weil hier steht, damit haben wir ihnen ihre Übertretung vergolten. Das war die Sache. Es wurde verboten deswegen. Nicht, weil es vorher gesund war und später irgendwie ungesund geworden ist. Kehren wir zurück zur Seite 103. Wegen Ungerechtigkeit derer, die dem Judentum angehören, hatten wir ihnen gute Dinge verboten, die ihnen erlaubt gewesen waren. Und natürlich müssen wir wissen, liebe Geschwister, dass diese Ayat, auch wenn sie die Juden direkt ansprechen, so hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht sie damit nur gemeint. Das heißt, diese Kritik, die Allah subhanahu wa ta'ala an sie äußert, bezieht sich auf jeden Menschen, der das Gleiche tut, was sie getan haben. Nicht, dass jemand denkt, diese Ayat, die gelten nur für die Juden, gelten nicht für die Muslime, gelten nicht für andere Menschen. Nein. Jeder Mensch, der Ungerechtigkeit begeht, wird von Allah subhanahu wa ta'ala kritisiert. Außer natürlich, der Unterschied ist jetzt hier, dass im Islam wird nichts mehr verboten oder erlaubt werden, nachdem es vorher erlaubt oder verboten war. Denn bis zum Yawm al-Qiyamah, bis zum Tag der Auferstehung, wird alles so bleiben, was halal ist, bleibt halal, was haram ist, bleibt haram, bis zum jüngsten Tag, weil eben die Botschaft vervollkommnet worden ist. Und ein weiterer Grund, warum, natürlich wegen Ungerechtigkeit hier ist gemeint, wir haben die Ayat vorher schon gelesen und inshallah verstanden, und zwar im 155. Vers beginnt es ungefähr los, oder noch vorher sogar geht es los, wo Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Sünden erwähnt hat, und zum Beispiel auf Seite 102 vorher, 154, 153 und auch 152, wo sie Unterschiede gemacht haben zwischen den Gesandten untereinander. An manche haben sie geglaubt, manche haben sie nicht geglaubt. Und auch 150. Das heißt, die Ayat vorher schon überall, das sind alles Gründe dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels verflucht hat. Das ist die Sache. Das ist die Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kinder Israels verflucht hat. Das sind jetzt verschiedene Aufzählungen dafür. Und jetzt geht's weiter. Wegen der Ungerechtigkeit hat Allah subhanahu wa ta'ala sie verflucht und er hat für sie Dinge verboten, die ihnen vorher erlaubt gewesen waren. Und weil sie viel von Allahs Weg abhielten. Das heißt, sie haben die Menschen nicht zum Islam aufgerufen, sondern sie waren auch nicht passiv, sondern sie haben aktiv die Menschen vom Islam abgehalten. Waliyadu billah. Und das ist auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam passiert, denn die Gelehrten von ihnen wussten sehr wohl, dass dieser Mann Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und trotzdem haben sie das den Menschen nicht gesagt. Sie hätten eigentlich in ihren Synagogen voller Freude ausrufen müssen, Leute, hört, der uns versprochene, angekündigte Prophet seit Musa alaihi salam oder vielleicht noch früher sogar ist Alhamdulillah in Medina angekommen, glaubt an ihn, folgt ihm, dann werdet ihr rechtgeleitet sein und ins Paradies eingehen. Aber vielmehr haben sie seine Eigenschaften verborgen und sie haben nichts über ihn preisgegeben, was in ihren eigenen Büchern geschrieben steht. Vielmehr sogar haben sie Dinge verheimlicht, die in ihren Büchern geschrieben standen. Allah sagt, und weil sie viel von Allahs Weg abhielten, wobei im Arabischen heißt es, liebe Geschwister, وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, und das kann man auch im Singular übersetzen. Das heißt, und weil sie immer wieder von Allahs Weg abhalten. Und so ist es eine bleibende Eigenschaft für sie geworden und gilt nicht nur für damals und auch noch für heute. Und sicherlich jeder Mensch, der zu einem anderen Weg als dem Islam aufruft, ruft die Menschen von Allahs Weg ab und hält sie von Allahs Weg ab, zweifellos. und weil sie, wie es 161. Vers hat, und weil sie Zins nahmen. Und auch hier, wieder kann man sagen, und weil sie Zinsen nehmen, ist an den heutigen Tag die meisten, also nicht nur die Juden sogar, sondern auch andere Religionsgemeinschaften haben sich den Zins erlaubt. Und das ist ein Grund dafür, dass man verflucht wird von Allah subhanahu wa ta'ala, wo es ihnen doch verboten worden war. Die Zinsen sind eine der Zinsen nehmen und Zinsen geben. Beides ist eine der größten Sünden, die man überhaupt begehen kann und ist nicht erlaubt, auch nicht um ein Haus zu kaufen, auch nicht um ein Auto zu finanzieren, und auch nicht erlaubt, wenn man innerhalb von 10 Jahren Miete zahlen würde, würde dann die Miete insgesamt so viel sein, wie wenn man zum Beispiel eine Wohnung gekauft hätte. Auch in diesem Fall sind die Zinsen absolut haram und in keinster Weise erlaubt. Warum? Weil Allah sagt eindeutig, wo es ihnen doch verboten worden war. Allah hat gesagt, es ist verboten. Deswegen kann es nicht sein, dass irgendein Mensch, egal wer es ist, und Allah subhanahu wa ta'ala widerspricht. Oder gibt es jemanden, der sich traut zu widersprechen? Weil jemand, der sagt, ja, man darf ein bisschen nehmen, Zinsen oder geben, und das ist nicht so schlimm. Es ist wie wenn er sagen würde, Allah sagt zwar, es ist verboten, aber ich sage, es ist erlaubt. Und das ist eine Katastrophe. Natürlich würden die Personen das nicht so aussprechen. Aber ihre Handlung bezeugt dafür. Deswegen unterscheiden wir natürlich zwischen der Aussage und der Handlung. Das ist zweifellos der Fall. Aber man muss aufpassen, denn wenn man danach handelt, besteht eine große Gefahr und große Wahrscheinlichkeit, dass man auch davon überzeugt ist, von dem, was man tut. Und deswegen sind solche Sünden ein Weg zum Kufr. Solche Sünden sind zweifellos ein Weg zum Kufr. Allah sagt, wo es ihnen doch verboten worden war. Aber hier gibt es eine Thematik. Jetzt kann es sein, dass du jemanden kennst, der mit Zinsen handelt. Das heißt, er hat Halal Geld und hat aber auch damit vermischt Haram Geld. Jemand zum Beispiel hat ein Geschäft und du weißt, dass ein Teil seines Vermögens ist Haram, ein Teil ist Halal. Darf man trotzdem bei ihm einkaufen gehen? Zweifellos darf man, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch mit den Juden Handel getrieben, obwohl er durch den Koran weiß, dass sie mit Zinsen handeln. Und den Besitz, heißt es weiter in der Aya, und den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzehrten. Das heißt, ebenfalls wurden ihnen Dinge verboten oder wurden sie verflucht aufgrund dessen, dass sie den Besitz der Menschen in unrechter Weise aufzehrten. Das heißt, auf eine Art und Weise das Geld von den Leuten genommen haben oder was sie ihnen gehört hat, was auf eine Art und Weise, die ihnen nicht zustand. Und wie kann das sein? Indem man solche betrügt, durch Bestechung, durch Erpressung und durch alle anderen verbotenen Sachen, wie man Zwangsenteignung oder was auch immer. Dinge, wie man eine Person gegen ihr Recht, ihren Besitz wegnimmt. Und Allah sagte, und wir haben den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet. Und das ist eine Sache, auf die wir immer wieder hinweisen möchten. Allah sagt am Ende der Aya nicht, und wir haben denjenigen, die dem Judentum angehören, unter ihnen oder schmerzhafte Strafe bereitet. Nein, und wir haben den Ungläubigen unter ihnen schmerzhafte Strafe bereitet. Weil unter denjenigen Leuten, die dem Judentum angehören, gibt es welche, die wirklich Moses gefolgt sind. Und unter den Juden, die dem Judentum angehören, gibt es Leute, die der verfälschten Botschaft gefolgt sind. Und deswegen sind nicht alle in einem Boot, sondern es geht um diejenigen von ihnen, die Musa a.s. nicht wirklich gefolgt sind, Moses. Oder jetzt nach der Zeit, die irgendeinen Gesandten später geleugnet haben. Wie zum Beispiel die Juden, die die Botschaft von Isa alayhi salatu wassalam geleugnet haben. Die sind natürlich dadurch aus dem Islam sofort ausgetreten. Und auch die Juden, die später dann auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gewartet haben. Als er kam, haben sie dann doch nicht an ihn geglaubt. Ebenfalls, sie sind dadurch, wenn sie nicht schon vorher aus dem Islam draußen waren, dadurch aus dem Islam ausgetreten. Und wichtig ist, dass Allah hier sagt, die Ungläubigen und nicht die Juden, weil es geht nicht nur um die Juden, sondern es geht um alle ungläubigen Menschen. Ungläubig, das heißt im Islam gegenüber ungläubig, das heißt keine Muslime, die glauben nicht, dass der Islam die wahre Botschaft ist, deswegen sind sie ungläubig dieser Botschaft gegenüber. Und deswegen ist es egal, ob du dich Muslim nennst oder Jude nennst oder Christ nennst oder was auch immer nennst. Im Endeffekt, wenn du die Botschaft leugnest, bist du ein Ungläubiger dieser Botschaft gegenüber und du wirst schmerzhafte Strafe bekommen nach dem Tod. Du wirst, das ist ein Fakt, auch wenn manche Leute ihn nicht wahrhaben möchten, aber es ist eine Wahrheit. Und das weist darauf hin, liebe Geschwister, dass der ungläubige Mensch nicht nur dafür bestraft werden wird im Jenseits dafür, dass er ungläubig war, sondern er wird auch dafür bestraft werden, dass er Sünden einzeln begangen hat. Wie zum Beispiel, dass er die Leute vom Weg Allahs abgehalten hat, dass er Zinsen genommen hat und dass er den Besitz der Menschen unrechterweise aufgezehrt hat. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, gibt uns in der folgenden Ayah eine Möglichkeit, wie man sich schützen kann, diesem Unrecht zu verfallen. Wie man sich schützen kann, vom rechten Weg abzukommen. Und die Antwort ist ganz einfach, verinnerlichen wir sie uns. Sie lautet, aber diejenigen unter ihnen, die im Wissen fest gegründet sind und die Gläubigen, glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde. Und diejenigen, die das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten und an Allah und den jüngsten Tag glauben, ihnen werden wir großartigen Lohn geben. Die Antwort, kurz gefasst, ist im Wesentlichen das Wissen. Das Wissen. Und noch eine Sache dazu, man handelt nach diesem Wissen. Wenn man Wissen hat und nach diesem Wissen handelt, dann ist man recht geleitet. Und dann hat man keine Angst. Und man braucht sich nicht fürchten vor irgendwelchen Heimsuchungen, vor irgendwelchen Prüfungen, vor irgendwelchen Dingen, durch die man auf die Probe gestellt wird. Die Sache ist ganz einfach. Wenn du Iman hast, wenn du Wissen hast und danach handelst, dann kann kommen, was wolle, und du wirst diese Prüfung bestehen, zweifellos. Deswegen sag aber, es ist nicht irgendein Wissen, sondern es ist das wahre Wissen und es ist dasjenige Wissen, und nicht oberflächlich ist, sondern wenn man tief gegründet ist. Und das sind die Gelehrten. Wer gelehrt ist, hat auch keine Angst haben. Und in der Geschichte kennen wir, dass manche Gelehrte, sie wurden auf die Probe gestellt, aber ihr Wissen war so stark und ihr Iman dementsprechend so stark, dass sie diese Prüfungen alle bestanden haben. Aber diejenigen unter ihnen, unter denjenigen, die dem Judentum angehören, die im Wissen fest gegründet sind, wie zum Beispiel Ka'b al-Ahbar oder Abdullah ibn Salam, die haben ja den Islam angenommen. Warum? Weil sie wussten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Die werden am jüngsten Tag großartigen Lohn bekommen. Und auch die Gläubigen glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist. Das heißt, die Gläubigen von ihnen, die vielleicht nicht so viel Wissen haben, wie die tief gegründeten Wissen, aber auch sie glauben, was zu dir, O Muhammad, an Offenbarung vom Koran herabgesandt worden ist, von oben nach unten durch Jibril, alaihis salam, und was vor dir herabgesandt wurde, die Gläubigen, und wenn damit die Muslime gemeint sein könnten, könnten auch die Muslime gemeint sein, lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna, das heißt die tief gegründeten im Wissen von den Juden, und die Gläubigen, das heißt die Gläubigen, die Muslime, die Sahaba, radiyallahu anhum, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefolgt sind, sie alle glauben, weil es eine Botschaft ist und eine Umma ist und eine Gemeinschaft ist. Sie alle glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist, der Koran, und was vor dir herabgesandt worden ist, die Tora, Evangelium, die Psalmen, und diejenigen, die das Gebet verrichten. Jetzt gibt es hier zwei Arten, wie man diese Ayah lesen kann im Arabischen. Man kann entweder sagen, وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ. Das heißt, ich würde es jetzt so übersetzen im Deutschen. Und die Gläubigen glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde, und sie glauben auch an diejenigen, die das Gebet verrichten. Und damit ist dann gemeint, sie glauben an die Engel. Weil die Engel sind diejenigen, die wirklich das Gebet verrichten. Auf die beste und vollkommenste Art und Weise. Sie sind erschaffen von Anfang an bis zum Ende für Allah subhanahu wa ta'ala, um ihm zu dienen. Und die zweite Möglichkeit, das zu lesen, ist folgendermaßen, dass man eben stehen bleibt und sagt, وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Dann pausiert man kurz und dann sagt man وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ und pausiert man wieder und dann liest man weiter. Das würde bedeuten, dass man die Isaiah wie folgt übersetzen würde. Und die Gläubigen glauben an das, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde. Punkt. Und diejenigen, die das Gebet verrichten. Als Ausdruck der Verwunderung. Und diejenigen, die das Gebet verrichten. Klammer auf, sie werden einen unglaublich großen Lohn bekommen. Den man nicht einmal beschreiben kann, so groß ist er. Also nicht beschreiben kann in den Worten der Menschen. Geht nicht. Und diejenigen, die das Gebet verrichten. Und deswegen wehe demjenigen, der sein Gebet nicht verrichtet. Dementsprechend groß wird die Strafe ausfallen. Und dann heißt es weiter, und die Abgabe entrichten, das heißt diejenigen, die daran glauben, dass man die Abgabe, Entschuldigung, und diejenigen, die die Abgabe entrichten, und diejenigen, die Abgabe entrichten, die Zakah, und an Allah und den jüngsten Tag glauben, das ist die Bedingung des Ganzen. Das ist die Bedingung des Ganzen. Also die Bedingung gemeint ist vom Gebet verrichten, Zakat entrichten, dass man glaubt, was herabgesandt worden ist vorher und jetzt, und auch, dass man an Allah glaubt und den jüngsten Tag. Natürlich ist das eigentlich schon beinhaltet, wenn man an den Koran glaubt und wenn man an die Sunna glaubt und an die Tora und Evangelium glaubt, aber zur Betonung von den Arkan al-Iman, von den Pfeilern des Iman, ist am wichtigsten der Iman an Allah und der Iman an den jüngsten Tag. Das ist das Allerwichtigste. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا. Das heißt, jenen werden wir großartigen Lohn geben. أُولَٰئِكَ. Jenen, das benutzen wir als ein Demonstrativpronomen für jemanden, der weit entfernt ist. Man kann sagen jenen, man kann auch sagen diesen. Diesen sagt man für Leute, die nahe sind. Im Arabischen ist das Wort jene, ulaik. Warum? Weil sie weit, weit, weit oben im Paradies sein werden, auf den höchsten Rangstufen. Sehr weit oben werden sie sein im Vergleich zu den anderen Menschen. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich und euch zu denjenigen Menschen machen, dass er uns zu denjenigen Menschen macht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ulaika sanu'tihim ajran azima. Das ist in einer Lesart, ihnen oder jenen, hin wäre besser, was man hier sagt, jenen werden wir großartigen Lohn geben. Die andere Lesart lautet, Ulaika sayu'tihim ajran azima, das heißt, jenen wird er großartigen Lohn geben. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht, sich im Singular anzusprechen, weil er ein Einziger ist, und hat das Recht, den majestätischen königlichen Plural zu verwenden, weil er der König aller Könige ist. Subhanahu wa ta'ala.